Kundgabe 4760. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.10.1949. Beweis der Ankündigungen. Hinweis auf ein Schauspiel. Die Zeit wird euch den Beweis bringen, dass ihr meinen Worten Glauben schenken könnt, die das Kommende ankündigten, und dass ihr so nach auch das als Wahrheit annehmen könnt, was ich euch lehre, durch die Übermittlung meines Wortes. Die Zeit wird euch ferner bestätigen, dass der Irrtum dort zu suchen ist, wo die Wahrheit vertreten werden soll. Denn es wird offensichtlich sein, dass ich euch ein Zeichen gebe. Es wird mein Wirken so deutlich in Erscheinung treten, dass kein Zweifel bestehen kann, was ich verurteile und was ich segne. Ganz sichtlich werde ich die meinen schützen, während ich das mir feindlich Gesinnte verderben werde. Nur noch kurze Zeit wird bestehen, bis die Welt ein Schauspiel erlebet, das mich und mein Wirken beweiset. Denn es lenket die Aufmerksamkeit aller auf mich, weil die Augen der Welt dorthin gerichtet sind, wo ich sprechen werde zum Entsetzen der Menschen und sichtlichem Schutz der meinen. Ihr werdet es erleben, dass ein Irrtum aufgedeckt wird, dass ein Thron zusammenstürzet, der sicher schien. Ich habe es euch angekündigt, doch ihr wollet es nicht glauben. Und so wird es euch also überraschen. Und dann solltet ihr nur darauf achten, was ihr hören werdet. Denn es wird euch Aufschluss geben über vieles. Ich will sprechen zu den Menschen, die sich anders nicht belehren lassen. Ich will ihnen meinen Willen kundtun, zwar in leidvoller Weise, weil es ihren Glauben stark erschüttern wird. Doch es kann für ihre Seelen überaus gut sein, denn sie können dadurch zur Wahrheit gelangen, die sie brauchen zur Seelenreife. Prunk und Glanz aber trägt ihnen nicht die Wahrheit ein. Prunk und Glanz wird vergehen, denn was ich den Menschen sende, vernichtet das Äußere. Und nur wer den Kern besitzet, dem vermag nichts, den Glauben zu rauben. Er wird wohl alles Äußere verfallen sehen, jedoch im Herzen nur mich rufen. Und ihm will ich helfen jederzeit, auf dass die Menschen erkennen sollen, wie ich den guten Willen derer segne, die in mir ihren Vater sehen und darum nur meinen Willen erfüllen. Amen.